Übung 2. Beispiel. Weißt du, wer einen Oscar gewonnen hat? Nein, ich weiß auch nicht, wer. Nein, ich weiß auch nicht, wer. Nein, ich weiß auch nicht, wer. Und jetzt sie. Weißt du, wer einen Oscar gewonnen hat? Nein, ich weiß auch nicht, wer. Weißt du, wann die Oscarnacht ist? Nein, ich weiß auch nicht wann. Weißt du, wie lange die Veranstaltung dauert? Nein, ich weiß auch nicht, wie lange. Weißt du, wie viel der Eintritt kostet? Nein, ich weiß auch nicht, wie viel. Weißt du, wer kommt? Nein, ich weiß auch nicht, wer. Weißt du, wohin wir danach gehen? Nein, ich weiß auch nicht, wohin. Weißt du, welche Getränke es gibt? Nein, ich weiß auch nicht, welche. Weißt du, warum wir da hingehen? Nein, ich weiß auch nicht, warum.